wer hat noch nie vom Glück geträumt, wenn der Winter abgeht rein? Wer hat noch nie verliebt gereimt, immer wenn der Frühling stand? Denn in uns allen blüht die Sehnsucht nach dem einen, von dem wir meinen, es wäre das Glück, die große Lüge.